Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Auch heute am Tag der Deutschen Einheit, sogar am 20. Jahrestag der Deutschen Einheit, scheuen wir keine Kosten und Mühen, um wieder eine Sendung zu produzieren. Wie immer bei mir ist meine wunderbare Frau Alexa. Hallo allerseits. Und Alexander am anderen Mikrofon. Während in Münster heute der Münster-Giro tobt und quasi alles gesperrt ist und man sowieso gar nicht in die Innenstadt kann, sitzen wir also wieder gemütlich im Huxilla-Studio und nehmen eine neue Folge auf. Am Anfang möchte ich noch einmal all denjenigen einen wirklich ernst gemeinten Dank aussprechen, die uns bewertet haben, die uns abonniert haben bei anderen Podcast-Seiten, was wirklich dazu führt, dass wir dort in den Charts uns befinden und immer wieder neue Leute über diese Seiten auf uns aufmerksam werden. Bei der Gelegenheit noch der Hinweis, wir haben bei uns im Forum in jeder Unterseite eine Umfrage, wie ihr von uns gehört habt, und es haben noch nicht so viele Leute abgestimmt. Ihr müsst einfach nur anhaken und einmal auf Abstimmen drücken, ohne registriert zu sein, wie ihr von uns gehört habt. Und das ist für uns eben furchtbar interessant zu wissen, von welcher Seite ihr kommt, wenn ihr eine Huxilla entdeckt habt. Dann ist etwas ganz Schlimmes passiert in der letzten Folge, nämlich wir haben etwas Falsches erzählt. Wir sind nicht unfehlbar. Mehr Maxima Culpa, muss ich an der Stelle sagen. Der Maser existiert in der Tat. Ein Gast in unserem Forum, leider hat er nicht seinen Namen angegeben, hat uns im betreffenden Thread darauf hingewiesen, dass es Maser gibt, dass Maser sogar im Prinzip vor dem Laser erfunden worden sind. Und sie werden allerdings nicht als Strahlenkanone eingesetzt, so wie das ja proklamiert wird im Rahmen der spontanen menschlichen Selbstentzündung, sondern eher als Frequenzquellen für Forschungszwecke. Insofern vielen Dank dafür, da gibt es auch einen Wikipedia-Link, dann wird das nochmal erklärt. Hatten wir uns auf eine Quelle verlassen, die das sozusagen darstellt, dass Maser in diesem Zusammenhang nicht entwickelt sind. Es gibt Maser, die machen bloß was anderes. Und insofern waren wir da etwas unpräzise in unserer Aussage und wollen das natürlich hier revidieren. Dann nochmal ein vielen Dank an die Community, die völlig genial auf die Anfrage nach Speicherplatz reagiert hat. Da habe ich einige Antworten bekommen und das Problem ist im Prinzip schon gelöst. Das heißt, Speicherplatz für die nächsten Jahre für Huxilla ist gesichert und das werdet ihr alles gar nicht mitkriegen, aber es funktioniert wunderbar. Und da vielen, vielen Dank für die schnelle Antwort aus der Community, die darauf reagiert hat. Ja, Alexa, die aktuelle Folge mit ihrem Schwerpunkt ist ja eine direkte Reaktion auf eine E-Mail, die wir erhalten haben. Wir sagen gleich noch im Thema der Woche, wer die E-Mail geschrieben hat und worum es da ging. Wichtig nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr was beantwortet haben möchtet, schreibt uns an info@huxilla.de. Das hat Christoph auch gemacht und was Christoph uns geschrieben hat, machen wir nachher. Und es dreht sich aber insgesamt um die Vereinigten Staaten von Amerika, Alexa, das können wir jetzt schon mal sagen natürlich. Und die Story der Woche, die du rausgesucht hast, die dreht sich dann eben auch um die Vereinigten Staaten von Amerika, oder? Genau. Gut, dann gehen wir doch jetzt... Beziehungsweise um den Präsidenten. Um den Präsidenten, genau. Dann gehen wir doch jetzt erstmal zur Story der Woche über. Die Story der Woche. Die Story der Woche dreht sich diesmal um das Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Dieses Siegel zeigt einen Weißkopfadler mit ausgebreiteten Flügeln und ausgebreiteten Klauen. In einer Klaue hält dieser Adler Pfeile, in der anderen Klaue hält er einen Olivenzweig. Es ist jetzt folgendermaßen, dass der Adler normalerweise in Friedenszeiten den Kopf hingewendet hat zum Olivenzweig, und zwar auf die vom Betrachter aus gesehen linke Seite. In Kriegszeiten allerdings auf die andere Seite, da wird das Siegel also ausgetauscht und er blickt auf die andere Seite, also auf die dem vom Betrachter aus gesehen rechte Seite und sieht die Pfeile an. Angesprochen wird dieses Thema zum Beispiel in der bekannten Serie West Wing. Da wird an einer Stelle eben genau dieser Sachverhalt geschildert, dass das Siegel in Kriegszeiten ausgetauscht wird und sozusagen als interner Beweis dafür, dass die USA sich im Krieg befinden, der Adler auf die andere Seite, also in Richtung der Pfeile, schaut. Ebenfalls angesprochen wird dieses Thema in Dan Browns Roman Deception Point. Da wird also auch dieser Austausch von hier beispielsweise einem Teppich im Oval Office, der dieses Siegel zeigt, angesprochen. Faszinierend. Na, da werden wir doch nachher mal erfahren, ob das eine wahre Geschichte oder vielleicht doch ein Hoax ist. Naja, dann gehen wir doch jetzt mal über zum Thema der Woche, das sich natürlich auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika beschäftigt. Thema der Woche. Das Thema der Woche lautet heute Verschwörungstheorien zum 11. September 2001, zu den schrecklichen Anschlägen, die dort in Amerika passiert sind. Diese Sendung ist im Prinzip ein Bezug oder aufbauend auf unsere 6. Folge, wo wir ja grundsätzlich schon einmal über das Thema Verschwörungstheorien gesprochen haben und haben damals ja schon gesagt, wir würden immer mal wieder auf verschiedene Verschwörungstheorien zurückkommen. Der aktuelle Anlass, warum wir das heute machen, ist einmal, dass uns eben Christoph eine Mail geschrieben hat und der hatte eine Fernsehdokumentation gesehen, wo einige für ihn relativ gewichtige Argumente ins Feld geführt wurden, warum denn vielleicht doch die Amerikaner selber hinter den Anschlägen stecken oder diese zumindest geduldet haben. Und kurz nach der Mail von Christoph gab es dann ja noch den Auftritt von dem Präsidenten Ahmadinejad am 23.09. bei der UN-Vollversammlung in Amerika, wo er dann ja selber auch nochmal Verschwörungstheorien zitierte und dort ja für einen Eklat gesorgt hat. Also all das zusammengefasst und natürlich im Prinzip noch die zeitliche Nähe zum Jahrestag dieser Anschläge haben uns dann doch eine Folge produzieren lassen zum Thema, obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir machen das ein bisschen antizyklisch, damit wir das nicht überfrachten und so ganz dem medialen Hype folgen. Vorab möchte ich an dieser Stelle einmal sagen, dass ich es eigentlich relativ zynisch finde, über dieses Thema zu sprechen. Alexa, da hast du auch, glaube ich, ganz dezidierten Standpunkt, den kannst du gleich loswerden. Ja, also vielleicht vorher noch mal kurz, was wir nicht machen möchten. Wir möchten hier also nicht das Für und Wider und den Sinn und Unsinn der amerikanischen Außenpolitik besprechen. Mhm. Das würde erstens zu weit führen, zweitens nicht ins Thema fallen und drittens dürfen wir uns das im Prinzip auch nicht anmaßen, das zu tun. Aber was jetzt die Anschläge zum 11. September konkret angeht, halte ich es für wirklich sehr, sehr zynisch, dass man einer US-Regierung einen Anschlag auf die eigenen Bürger und auf Zivilisten eher zutraut als Terroristen mit einer hochgradig kriminellen Energie. Das ist so der Standpunkt, den ich vertrete und um diesen Standpunkt kann ich selber auch wirklich nicht herum. Das ist natürlich eine persönliche Meinung, aber wir haben für viele der Punkte, die genannt werden, immer im Rahmen dieser Verschwörungstheorie natürlich auch ganz konkrete Gegenargumente, die sehr schnell das aushebeln. Und das lässt uns schon mit einer relativen Sicherheit behaupten, dass es eben 19 Terroristen waren, die dieses Attentat verübt haben und eben nicht eine Regierung, die irgendwelche Ziele verfolgen wollte. Also wir wollen natürlich grundsätzlich keine Systemkritik an Amerika machen oder verleugnen, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob die amerikanische Regierung das, was sie macht, richtig oder falsch macht. Es ist ein demokratisches Land, genau wie Deutschland. Und wer der Ansicht ist, dass in Deutschland immer alles gut läuft, der möge vortreten. Also jede Demokratie hat natürlich ihre Schwierigkeiten. Und dabei wollen wir das belassen, weil wir kein politisches, sondern ein skeptisches Magazin sind. Wir können ja mal vielleicht damit beginnen, einige der Argumente, die Christoph in seiner Mail genannt hat, die er dann aus einer Fernsehsendung übernommen hat. Also nochmal ganz klar sagen, Christoph, wir halten dich nicht für einen Verschwörungsspinner, sondern wirklich nicht. Einfach nur in Frage gestellt, weil das Fernsehen dir das vorgebetet hat. Die erste These, die genannt wurde offensichtlich in der Fernsehdokumentation, war der Fakt, dass der neue Eigentümer des World Trade Center Komplexes im Frühjahr 2001 eine Hochversicherung gegen terroristische Anschläge abgeschlossen hat. Und was da natürlich hintersteckt ist, wenn der hat das natürlich gemacht, weil er wusste, es passiert was oder es ist etwas geplant und konnte dann natürlich schön Geld kassieren. Das wäre dann das sogenannte Cui Bono. Prinzip, also wem nützt es sozusagen? Ganz genau, ganz genau. Und man muss an der Stelle vielleicht einfach nur nochmal klarstellen, wer diese Theorie ins Leben gerufen hat. Und ich weiß nicht, Alexa, ob du das machen möchtest, das mal einmal kurz schildern, wer da wohl als Ideengeber hinter dieser Theorie steht. Ja, also hinter dieser Theorie steckt noch ein ganz leicht anderer Standpunkt, der vor allem vertreten wird in den USA von einem gewissen Erik Hufschmied, Und dieser Erik Hufschmid hat behauptet, dass der Mossad, also der israelische Geheimdienst, sozusagen nicht mitbeteiligt ist, aber zumindest da Nutznießer war bei diesen Anschlägen. Der israelische Geheimdienst Mossad hat die USA Monate vor den Anschlägen schon gewarnt. Also muss Israel von diesen Anschlägen gewusst haben. Da die USA aber selber nicht in der Lage sein wollten und konnten, ein solches Verbrechen am eigenen Volk zu begehen oder zuzulassen, musste man jemanden gewinnen, der das Ganze duldet oder mit durchführt, der sozusagen großer Nutznießer dieser ganzen Geschichte wäre. Und da kam der Besitzer oder der neue Besitzer des WTC, Larry Silverstein, in Frage, der das Gebäude oder die Gebäude im Juni 2001 erworben hatte und dafür die Versicherungssumme von 3,2 Milliarden Dollar kassieren wollte, nachdem sie eben zerstört worden sind. Genau, man muss natürlich auch dabei noch wissen, dass Hufschmid aus einem Kontext von Personen kommt, die unter anderem zum Beispiel auch den Holocaust leugnen. Ja. Nur damit man das mal einordnen kann. Genau, also man kann natürlich Theorien aufstellen, was natürlich dahinter steckt. Letztendlich ist so eine zionistische Weltverschwörung, die da proklamiert wird. Also das Judentum regiert Amerika und unglücklicherweise nichts Neues, wenn man sich die Geschichte anschaut. Genau, also all diese Vorwürfe hat es also auch schon im Mittelalter gegeben. Da wurden dann die Brunnen vergiftet und das Korn vergiftet, damit die Leute in eine Hungersnot kamen. Wir wollen das jetzt gar nicht weiter ausführen, sondern einfach nur sagen, man muss auch immer schauen, wer so eine Theorie ins Leben gerufen hat, also wo ist der Ursprung. Und wenn man natürlich jemanden hat, der den Holocaust leugnet, das ist eine Sache, die wir als Deutsche, ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ob es den Holocaust gegeben hat oder nicht. Dann muss man natürlich auch diese Aussage, die ja da, was den 11. September angeht, hinterfragen. Was nicht unbedingt heißen soll, dass nicht vielleicht tatsächlich eine Versicherung abgeschlossen worden ist. Also es gab natürlich ein Spannungsgelage zu der Zeit und Amerika war auch schon Opfer von Verbrechen geworden. Es hat ja auch schon einen Giftgasanschlag in den Vereinigten Staaten gegeben. Und das WTC war natürlich ein symbolträchtiger Ort, New York sowieso. Also ich will gar nicht abstreiten, dass vielleicht tatsächlich eine Versicherung abgeschlossen worden ist. Ob das aber dann nicht doch eher eine Koinzidenz gewesen ist, das ist nämlich dann eher so meine These. Wir können nämlich an dieser Stelle nicht widerlegen, ob es vielleicht tatsächlich so eine Versicherung gegeben hat. Aber aus diesem Abschließen der Versicherung eine zionistische Weltverschwörung, die letztendlich über den Mossad dazu geführt hat, dass die Türme attackiert worden sind, ist etwas weit gegriffen. Etwas weit gegriffen in diesem Fall. Also so viel zu dieser Versicherungsthese, Christoph. Der zweite Punkt, den du anführst, ist ein ganz weit verbreiteter Punkt, der immer wieder genannt wird, nämlich, dass man auf den Videos vom Einsturz, also in dem Moment, wo das WTC oder die beiden Türme des WTC kollabieren, typische Sprengstoffdetonationen sieht. Also das Material nach außen geschleudert wird. Es gibt immer wieder Zeugenaussagen, die von kleineren Explosionen berichten. Und daraus wird eben geschlossen, dass es Sprengladungen an den Stahlträgern, an den tragenden Stahlträgern des WTC gegeben hat, die dann gezündet worden sind, weil also der Einschlag des Flugzeugs alleine, so die Verschwörungstheoretiker, niemals so ausgereicht hätte, die Türme zum Einsturz zu bringen. Und die Amerikaner wollten gerne selber, die amerikanische Regierung, der Geheimdienst, dass die Türme kollabieren. Also wurden an neuralgischen Stellen Sprengstoffladungen installiert. Ganz oft wird davon gesprochen, dass das alle zweite Etage passiert ist. Und die wurden dann gezündet, um dann die Türme kontrolliert zum Einsturz zu bringen. Da gibt es mehrere Antworten darauf, womit das zusammenhängen kann. Alexa, vielleicht habe ich jetzt eine längere Einleitung gemacht, fängst du mal an und ich schiebe da noch so ein, zwei andere Aspekte mal nach, wenn du das möchtest. Ja. Also der Punkt, warum zum Beispiel behauptet wird, ein Kerosinfeuer gepaart mit Bürobrand sei nicht in der Lage gewesen, das Gebäude oder die Gebäude zum Einsturz zu bringen, kann folgendermaßen widerlegt werden. Es gab ein Feuer, das sich gezogen hat durch das gesamte Gebäude, zum Beispiel dadurch, dass das Kerosin über die Aufzugsschächte auch in die unteren Etagen vorgedrungen ist und die Brände gleichbleibend eben auch. Die Stahlträger, die das Gebäude ausmachten im Prinzip und die Statik ausmachten, sind zwar nicht geschmolzen worden durch das Feuer, ich denke, so viel kann man mit Sicherheit sagen, aber sie sind zumindest so weit ausgedehnt und erweicht worden, dass sie eben irgendwann nachgegeben haben. Und sobald dann eben eine Etage oder die Decke einer Etage zusammenbrach, gab es eine Kettenreaktion von immer weiteren Einbrüchen, die eben letzten Endes den Zusammenbruch ausgemacht hat. Genau, und für all diejenigen, die das jetzt, die das ein bisschen mehr untermauert haben wollen, kann man Folgendes sagen. Natürlich schmelzt Stahl erst bei ab Temperaturen etwas höher als 1500 Grad Celsius. Und Kerosin unter idealen Bedingungen erreicht nur eine Brenntemperatur von 825 Grad. Das ist 810 oder 800 Grad sein, was natürlich nicht ausreicht. Was dabei aber gerne außer Acht gelassen wird, ist der Umstand, dass Festigkeit von Stahl sich schon verändert, auch wenn er nicht ganz geschmolzen ist. Und da ist es nämlich so, dass ab 600 Grad Celsius Stahl etwa 50% seiner Festigkeit verliert. Und natürlich durch die Hitze dehnt sich der Stahl auch aus und dann das gesamte Gefüge, dieses ganze Stahlkorsett, auf dem das Gebäude gebaut ist, sprengt sich vielleicht, Verbindungen werden gekappt durch die Ausdehnung, die vorher zusammengehalten haben. Das gepaart mit nur 50% der Festigkeit des Stahls führt dann eben dazu, dass dann irgendwann mal so ein Träger wegbricht oder die Haltbarkeit verliert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das in der Nähe des Einschlags passiert, dann ist es, und da gibt es Computersimulationen inzwischen drüber, die das sehr, sehr gut belegen, den Fakt, dass die Träger nachgeben und der Boden einer Etage fällt auf die darunterliegende Etage. Genau. So, und jetzt muss man sich das einfach nur mal bildlich vorstellen. Wenn ich zwei Blatt Papier nehme und du machst ein bisschen Salz oder Staubkörnchen oder irgendwas etwas Leichteres im Verhältnis auf das untere Blatt Papier und ich lasse ein Blatt Papier von oben runterfallen, dann wird natürlich durch den Luftzug das, was auf dem unteren Blatt Papier sieht, nach außen gedrängt. Das extrapolieren wir jetzt mal auf Böden von Etagen eines Wolkenkratzers. Also der eine Boden fällt nach unten und durch das Herunterfallen wird natürlich das, was auf dem Boden, der darunter liegt, nach außen gedrängt. Und durchschlägt unter Umständen durch den Druck, der dabei entsteht, natürlich auch unter Umständen die Scheiben und lässt die Scheiben nach außen platzen. Und wenn das einmal angefangen hat, dann ist das wie so eine Domino-Reaktion. Dann fallen dann nämlich auf den nächsten Boden schon zwei Etagen dann drauf, die danach geben mit einem höheren Gewicht. Und das Gewicht, was immer dann auf die untere Etage, auf die schon leicht geschwächten Stahlträger fällt, multipliziert sich, nimmt exponentiell zu und dann führt es einfach dazu, dass das Gebäude von oben nach unten einstürzt. Eigentlich eine relativ logische Vorstellung, wenn man sich das so vor Augen führt. Und das wollen wir aber an der Stelle auch noch unbedingt anführen, das Geräusch von kleineren Explosionen. Ja. Auch das ist belegbar. Also was immer vergessen wird, glaube ich, von diesen Verschwörungstheoretikern, ist einfach erstmal die enorme Größe eines solchen Wolkenkratzers. Und dann muss man mal wissen, gerade wenn man hier so im verwöhnten Deutschland wohnt, wo alles wunderbar von der Installation her ist, dass die Amerikaner auch ein bisschen anders ihre Gebäude bauen als wir. Das heißt, die haben Starkstromgeneratoren mitunter zwischen den Etagen platziert. Alle paar Etagen ist dann so ein Starkstromgenerator oder ein Stromgenerator installiert. Ein Spannwerk quasi in dem Gebäude, was eben die Etagen mit Strom versorgt. Und diese Dinger können durchaus bei so einem Event auch explodieren und kurze elektrische Explosionen hervorrufen. Das provoziert Funkenflug, das gibt einen Knall, das gibt einen Lichtblitz und diese weit verbreiteten Generatoren auf dem ganzen Gebäude werden mit Sicherheit dazu geführt haben, dass man gesagt hat, da waren Lichtblitze, ich habe kleine Explosionsgeräusche gehört. Und das waren dann aber eben diese Generatoren, diese Umspannwerke, die da eingebaut worden sind in das Gebäude. Das ist belegt, da gibt es Baupläne drüber, dass die da eingebaut worden sind. Und das halte ich für die deutlich realistischere Alternative, denn man muss jetzt sich im Umkehrschluss überlegen, wie kommt der Sprengstoff da rein. Also dann läuft da also so ein Team von Leuten mit Kabeln und Plastiksprengstoff von mir aus durch die Gegend und macht alle zwei Etagen an die Stahlträger Sprengsätze dran und das fällt niemanden auf und niemand wundert sich. Und damit das so kontrolliert funktioniert, also wer mal weiß, wenn ein Wolkenkratzer gesprengt wird, wie lange da die Vorbereitungen sind, der wird sich da so sicherlich wissen, dass das eben nicht mal eben in der Nacht- und Nebelaktion am Wochenende passieren kann. Eben, und ein weiteres Argument, was natürlich auch ganz klar gegen einen Versicherungsbetrug spricht, sind die weiteren Anschläge, nämlich ein Flugzeug, das ins Pentagon geflogen ist und ein viertes Flugzeug, das ja von den Verschwörungstheoretikern auch geleugnet wird, aber das bei Shanksville eben niedergegangen ist und unter Umständen als Ziel das Weiße Haus in Washington hatte. Und ich denke, wenn man sich das vor Augen führt, dann kann man eigentlich nicht mehr wirklich an einen Versicherungsbetrug glauben. Genau. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Also es wird ja auch ganz oft gesagt, die Amis wollten Versicherungssummen kassieren, wollten in New York was Neues bauen. Das hätten sie auch gerne machen können. Jetzt sage ich schon Amis, das ist ja furchtbar, die amerikanischen Regierung. Aber warum sollten sie dann das Pentagon noch angreifen und warum sollte noch eine vierte Maschine abstürzen? Bei der Gelegenheit für alle diejenigen, die die anderen Maschinen bezweifeln, es sind von allen vier Maschinen die Flugschreiber gefunden worden. Das wird immer mal gerne ausgeblendet und gesagt, stimmt gar nicht, es sind von allen vier Maschinen Flugschreiber in der Nähe der Abschussorte, also in unmittelbarer Nähe, nicht in der Nähe, gefunden worden. Also es ist definitiv belegt, dass vier Linienmaschinen abgestürzt sind. Also gerade was das vierte Flugzeug angeht, da hat man auch viel mit falschen oder aus dem Kontext genommenen Zeugenaussagen zu tun. Also der Bürgermeister von Shanksville soll angeblich beim Anblick der Absturzstelle gesagt haben, man sieht ein großes Loch, sonst nichts. Das war natürlich nur mal so eine erste geschockte Reaktion auf den Anblick der Absturzstelle. Er hat dann hinterher natürlich schon gesagt, dass er die Trümmer gesehen hat der Familie, der Maschine, die wirklich vollkommen zerstört worden ist beim Aufprall. Aber wenn man eine solche Aussage dann aus dem Kontext greift, dann hört sich das natürlich erstmal so an, als wäre da gar kein Flugzeug gewesen, sondern nur eine Bombe oder was auch immer. Genau. Das ist auch eine beliebte Taktik der Verschwörungstheoretiker, dass Informationen nicht ganz originalgetreu wiedergegeben werden und immer genau der Part, der nicht zur Verschwörungstheorie aus den Aussagen dann kurz rausgenommen wird. Und gerade wenn man das schriftlich über das Internet verbreitet, kann man natürlich schön auch mal einen Satz verschwinden lassen, der das aufklärt. Also insofern ist auch da, wie du es gerade geschildert hast, Vorsicht geboten, wenn gesagt wird, der hat aber das und das gesagt. Man muss dann natürlich gucken, dass man möglichst eine Originalquelle findet, aus der man dann zitieren kann. Ich muss mich an der Stelle gleich noch einmal, ich habe gerade mal was nachgeschlagen, noch einmal korrigieren, es waren nicht Generatoren, sondern Transformatoren in den Gebäude am WTC. Also die Transformatoren sind explodiert. Habe ich einen kleinen Übersetzungsfehler gemacht. Das mal dazu. Ja. Kurz erwähnen sollten wir vielleicht in dem Zusammenhang noch eine Seite, auf die wir gestoßen sind, von einem gewissen Herrn Markus Haas, der unter vielen anderen Dingen, die er tut, es sich auch zur Aufgabe gemacht hat, skeptisch tätig zu sein. Er nimmt auf seiner Seite fragwürdige medizinische Therapien unter die Lupe, dann unter anderem auch UFO-Phänomene und eben auch Verschwörungstheorien. Wer da Lust hat, kann das im Internet sicher gerne nochmal ganz detailliert nachschauen, hat auch ein ganz interessantes Forum. Genau, da werden wir Links setzen, dann auf die Seite. Genau, das werden wir dann in unserem Forum auch nochmal posten, sodass man die Seite dann findet. Genau, und all diejenigen, die also wirklich ganz tief eindringen wollen in die Thematik, denen sei die Seite Debunking 9/11 empfohlen, in dem Fall dann eine englischsprachige Seite. Da wird so ziemlich jedes Phänomen erklärt. Also, Christoph, du fragst ja nochmal, dass die Schutthaufen zu Heißbranden sei angeführt worden, also hätte ein Sprengmittel irgendwie dabei sein müssen. Das können wir hier an dieser Stelle nicht ganz in der Tiefe erklären. Da wird oft philosophiert, dass da irgendwie Phosphor eingebracht worden ist, damit die Brände heißer gebrannt haben und die Stahlträger deswegen kollabiert sind und der Schutthaufen da auch weiter verbrannt ist. Geht in eine ähnliche Richtung letztendlich wie das, was wir schon zum Kollaps der Gebäude geschildert haben. Da gibt's aber noch andere Theorien, die gibt's bei Debunking 9/11. Da würde ich dann auf dem Forum heraus drauf verlinken, dass du dir das da nochmal durchliest, weil dann kommen wir in so eine kleine Chemiestunde rein. Ich glaube, dann verlieren wir unsere Hörer an dieser Stelle. Der letzte Punkt, der, glaube ich, noch thematisiert werden sollte, weil das auch ein Punkt ist, der immer wieder angeführt wird, ist ein Nachbargebäude der beiden großen Türme, nämlich das WTC-7-Gebäude, was eingestürzt werden soll, was also nach der Theorie der Verschwörungstheoretiker A geräumt gewesen sein soll von wichtigen Persönlichkeiten und zum anderen so weit weggestanden haben soll. Dass es nur gesprengt worden sein kann. Genau, dass es nur gesprengt sein konnte und nichts mit dem eigentlichen Kollaps der beiden Türme zu tun gehabt hat. Und Alexa, vielleicht sagst du da auch noch ein paar Sätze zu. Ja, also das WTC 7 ist ein 47-stöckiges Gebäude, das in der Nachbarschaft der beiden Twin Towers steht. Dieses Gebäude wurde am 11. September von vielen Trümmern des einstürzenden Nordturms getroffen. Das Gebäude selbst steht etwa 100 Meter entfernt von den Twin Towers, aber wurde eben dennoch von den Trümmern schwer getroffen. Und diese Trümmer haben an der Südwestfront auf einer Höhe von 10 Stockwerken bis zu einem Viertel der Gebäudetiefe herausgerissen und zudem sehr ausgedehnte und anhaltende Innenbrände verursacht. Das Gebäude selbst ist zusammengestürzt um 17.20 Uhr. Genau. Die Verschwörungstheoretiker behaupten eben, dass dieser plötzliche ungebremste Einsturz des WTC 7 in nur 9 Sekunden nur 0,6 Sekunden länger gedauert hat als ein freier Fall aus dieser Gebäudehöhe. Das ein Zeichen dafür ist, dass das eben bei diesem Zusammensturz nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Aber auch diese Behauptungen lassen sich wirklich, wenn man sich das mal ganz genau vor Augen führt, recht detailliert widerlegen. Genau, es gibt also, was man natürlich beachten muss, 100 Meter ist bei der Höhe der beiden Türme ein Witz, wenn man sich vorstellt, wie da die Trümmerteile dann letztendlich sich verteilen. Das, was wir gesehen haben im Fernsehen, ich habe ja mit dir auch zu den Personen gehört, die Einschützer tatsächlich live verfolgen mussten im Fernsehen, sah natürlich ganz gerade aus und ohne irgendwie ein Problem. Aber wenn man sich mal erinnert, wie lange die Aufräumarbeiten alleine gedauert haben und was für ein großes Gebiet heute Ground Zero ist und wo die gearbeitet haben, da sieht man ja, wie weit die Trümmer sich verteilt haben. Auf dem Fernseher sieht das schnurgerade aus und da fällt was nach unten, ja, und dann ist das weg. Aber natürlich muss das Material ja irgendwo geblieben sein. Und dieses Material hat natürlich das Gebäude 7 auch getroffen. Was auch ganz viel von den Verschwörungstheoretikern angeführt wird, wird eine Aussage, ich meine, es war ein Feuerwehrmann, der gesagt hat, we have to pull the building. Ich glaube, das war sogar Larry Silverstein selber. Genau, pull the building, was also immer dahin ging, dass es hieß, das haben sie noch mit abgerissen, also pull down nach dem Motto mit Kabeln oder Sprengstoffen dann das Gebäude auch noch schnell abgerissen. Was aber eher damit gemeint war, ist eher der Begriff, die Feuerwehrleute aus dem Gebäude abzuziehen, weil es offensichtlich klar war, wir können da nichts mehr machen und bevor die Gebäude kollabieren, ziehen wir die Leute ab. Und das war eher damit gemeint. Auch da gibt es einen sehr langen Artikel nochmal auf die Banking 9/11, der sich darauf bezieht, mit schönen Grafiken und Videos und auch einer guten Schemazeichnung, wie weit letztendlich der Trümmerradius der beiden großen Türme letztendlich war. Und allein was das WTC 7 angeht, gibt es inzwischen wirklich einen sehr detaillierten Bericht, wie genau diese strukturellen Schäden, die den Zusammenbruch verursacht haben, nämlich wie sich erst die waagerechten Stahlträger ausgedehnt haben, die Wände und Decken eingestürzt sind, sodass dann eben ein scheinbar kontrollierter Zusammenbruch dabei herausgekommen ist. Also diese ganzen Argumente sind durch Expertengutachten tatsächlich widerlegt worden, wobei natürlich Verschwörungstheoretiker auch nicht davor zurückschrecken, jedes Expertengutachten, das sie zu sehen bekommen, irgendwie anzuzweifeln. Genau. Ja, und der Umstand, dass da eben die sogenannten wichtigen Leute nicht an im Gebäude waren, das liegt halt einfach auch darin begründet, dass die Anschläge sehr früh morgens in Anführungsstrichen stattgefunden haben, wo die meisten Executive-Mitarbeiter noch nicht ihre Arbeit aufgenommen haben. Also auch das leider wieder ein Argument der Verschwörungstheoretiker eben für eine kontrollierte Sprengung sozusagen. Genau, also das stimmt natürlich auch nicht, das war einfach die Uhrzeit war eine falsche, dann hätten sie ein bisschen später die Flieger sich catchen sollen, ist die Frage, ob das die Terroristen damals gewusst haben. Wir könnten jetzt noch eine Geschichte vielleicht anfügen, weil das auch eine der ganz bekannten Theorien ist und dann habe ich es aber auch eigentlich schon wieder fast satt, über dieses Thema so ausführlich sprechen zu wollen, aber wir wollen euch mit dieser Folge auch ein bisschen so eine Idee geben, wie man eben solche Verschwörungstheorien dann aushebeln kann und wie man durch eine vernünftige Recherche, die nichts damit zu tun hat, dass man Geld von der amerikanischen Regierung bekommt, um Propaganda zu verbreiten, bekommen wir natürlich sowieso, das ist ja klar, Antworten finden kann. Also, worauf ich anspiele, das hat Christoph nicht mehr gefragt, über die Nummer machen wir vielleicht noch gerade, der Umstand, dass ins Pentagon kein Flugzeug eingeschlagen sein soll, sondern ein Marschflugkörper, den die Amerikaner da selber hingelenkt haben. Als Beweis dafür wird immer angeführt, es gibt kein Videobild und keine Aufzeichnung von einem einschlagenden Flugzeug. Also das ist schon mal ein interessanter Beweis. Also weil es kein Video gibt, hat es nicht stattgefunden. Die Zeugen, die das ausgesagt haben, sind natürlich alle gekauft. Genau, also die Hunderten von Augenzeugen, die das miterleben mussten, werden da mal geflissentlich außer Acht gelassen. Das ist das eine. Das andere ist, es wird immer ein Bild gezeigt, wo nur ein relativ kleines Loch im Pentagon zu sehen ist. Das Problem ist natürlich, dass diese Aufnahme extrem trügerisch ist, denn das große Loch, was gerissen worden ist, ist von Löschschaum und Trümmern bedeckt und man sieht tatsächlich nur das Loch in der höheren Etage des Pentagon-Gebäudes. Und die eigentliche Zerstörung, die unten stattgefunden hat, sieht man nicht. Es hat Trümmerteile einer Linienmaschine gegeben. Es gibt, ich finde das mal ganz spannend, dass viele Leute behaupten, es müsste mehr Trümmerteile da gewesen sein, das Flugzeug müsste deutlich intakter gewesen sein. Bei den Aufprallgeschwindigkeiten, die können ja ganz kurz mal belegen, bei welchen Vorkommnissen dieser Art sie dabei gewesen sind und da also wissenschaftlich fundierte Belege darüber liefern können, wie viel von so einem Flugzeug überbleibt. Es gab nochmal den Absturz einer Linienmaschine in Amsterdam, wenn sich daran erinnert, die ist in ein Hochhaus auch abgestürzt vor einigen Jahren. Auch da ist von dem Flugzeug nicht viel übergeblieben. Man muss sich auch mal bedenken, dass natürlich trotz der enormen Größe Flugzeuge in einer relativ leichten Bauart gebaut werden und ein Flugzeug im Prinzip einfach nur ein Hohlkörper ist. Das ist kein massiver Metallblock, der da fliegt, sondern ein hohler Körper mit einem extrem brennbaren Stoff an Bord, der auf ein massives Gebäude trifft. Also ich bin kein Physiker, aber ich glaube, da hat jeder Physiker mit Sicherheit auch nicht, ist nicht ganz einfach, das vorher zu berechnen, was da passiert. Also es hat natürlich Trümmerteile gegeben, die sind gefunden worden. Es hat auch einen Flugschreiber dort gefunden. Es hat DNA-Spuren gefunden der Passagiere, die identifiziert worden sind. Grausam genug, dass man da also noch nach menschlichen Überresten gesucht hat und die gefunden hat. Und das Bild eben ein trügerisches Bild und was man eben auch nicht vergessen darf, das Pentagon als Sitz der Sicherheitsregierung der Amerikaner ist natürlich auch so gebaut und konzipiert worden, um Angriffen zu widerstehen. Also die Amerikaner konnten sich natürlich an fünf Fingern abzählen, dass dieses Gebäude unter Umständen ein Gebäude ist, was gerne attackiert wird in einem Kriegsfall. Und natürlich ist das so konzipiert und gebaut worden. Natürlich sind da Fenster sprengstoffsicher, das sind Panzerscheiben, die da in dem Gebäude sind. Und da wird auch oft gesagt, da hätten viel mehr Scheiben kaputt gehen müssen. Wenn das normale Fensterscheiben gewesen wäre, wäre das sicherlich der Fall gewesen. Aber es waren natürlich Spezialscheiben, die eingebaut sind ins Pentagon, die eben auch Bombenattentaten Widerstand bieten sollten. Und da waren trotzdem dann einige kaputt. Also für mich wird dann so rum ein Schuh daraus. Vielleicht sollten wir, entschuldige, dass ich dich unterbreche, noch ganz kurz drauf eingehen, auf das, was wirklich viele Verschwörungstheoretiker immer anführen, nämlich, dass man ja bei der Luftabwehr der USA sofort hätte vermuten müssen, dass noch bevor irgendein Anschlag passieren kann, die entsprechenden Flugzeuge abgeschossen werden und es gar nicht zu diesen furchtbaren Anschlägen kommen kann. Hierzu sei erstmal nur so viel gesagt, dass es tatsächlich natürlich eine hervorragende Luftabwehr der USA gibt, diese aber mehr auf Ziele ausgerichtet ist oder auf Anschläge von außerhalb der USA. Dass diese Anschläge wirklich aus dem Inneren des Landes heraus erfolgen würden, war nochmal ein Punkt, der für große Verwirrung natürlich auch in den Befehlsketten gesorgt hat. Und man muss sich vor Augen führen, dass diese Anschläge in einem sehr engen Zeitfenster geschehen sind, sodass eben auch die Reaktionszeiten dementsprechend unglaublich schnell hätten sein müssen, damit man überhaupt noch etwas hätte ausrichten können. Genau, und ich werte zum Beispiel da die unsicheren Befehlsketten und die Probleme dabei eher vielleicht dann doch, um es mal zu einem positiven Ende zu bringen, als positiven Faktor, dass es eben dann doch Probleme gibt, eine Linienmaschine, die mit 85 oder auch mehr Zivilisten besetzt ist, einfach mit einer Rakete aus dem Himmel zu holen. Also wenn die Amerikaner im Prinzip, wenn ihnen unterstellt wird, wir sind bereit, über 3000 Menschenleben in einem Anschlag zu riskieren, um ein Ziel zu verfolgen, dann ist die Frage, ob da nicht ein US-Kampfpilot mit Raketen bestückt an Bord nicht einfach aufs Knöpfchen drückt, um 85 Leute abzuschießen. Und wenn man sich da aber offensichtlich unsicher ist, Ich vertausche jetzt eine Theorie mit der anderen, ich weiß das, aber ich möchte das mal für mich so werten, dass ich das eher positiv finde, dass ja, man nicht sofort auf die Idee gekommen ist, schickt eine Maschine hoch und schießt die aus der Luft. Zumal, wie du gerade sagst, die Zeiten auch sehr, sehr gering waren. Auch das übrigens bei Verschwörungstheorien, wenn gesagt wird, das ist vor diesem Ereignis passiert und das hätten die schon wissen müssen und so weiter. Also die Laufzeiten von Entscheidungsprozessen, von kommunikativen Ketten, die aufgezeichnet werden, da muss man auch sehr genau schauen, ob das immer alles stimmt, was gesagt wird. Denn manchmal wird auch gesagt, ein Politiker hätte etwas vorher gewusst, was gar nicht stimmt, oder er hat eine Aussage gemacht, bevor die Öffentlichkeit davon erfahren hat. Und wenn man dann genauer hinschaut, war das dann doch eben später und er konnte die Information durchaus schon bekommen haben. Ja, ja, das war mal eine halbe Stunde zu verschiedenen Verschwörungstheorien, Christoph. Wir hoffen, wir haben dir deine Fragen vernünftig beantwortet. Bin mal gespannt, ob das jetzt zu größeren Diskussionen im Forum nochmal führt. Das ist leider auch oft so, dass ein Thema, das polarisiert. Das polarisiert und wo auch leider sehr viel polemisiert wird. Wir warten mal ab, was passiert, nachdem wir die Folge eingestellt haben und schauen mal, wie ihr diskutiert. Und Alexa, ich würde jetzt mal sagen, dass du uns mal darüber aufklärst, ob jetzt der Adler im Kriegsfall bei den Amerikanern auf dem Siegel sein Köpfchen dreht oder nicht dreht. Also kommen wir mal zur Auflösung der Story der Woche. Die Auflösung. Tja, wird das Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu Kriegszeiten gespiegelt, sodass der Adler auf die Pfeile in seiner Klaue blickt, anstatt auf den Olivenzweig, ja oder nein? Ja, bei dieser Geschichte handelt es sich tatsächlich um einen Hoax beziehungsweise ein populäres Gerücht, das allerdings wirklich durch seine Erwähnung in der Serie West Wing und auch im Roman von Dan Brown sehr populär und sehr beliebt geworden ist. Es ist allerdings nichts dran. Also das Präsidentensiegel hat in seiner Geschichte ein, zwei Veränderungen durchgemacht. Das war tatsächlich so. Es ist nämlich in der Tat so gewesen, dass im Jahre 1916, also unter Präsident Wilson, dass der Adler tatsächlich auf die Pfeile in der Klaue geblickt hat. Der Präsident Truman hat allerdings 1945 das Siegel dahingehend geändert, dass der Adler nun nicht mehr auf die Pfeile, sondern auf den Olivenzweig blickt. Er hat diese Veränderung tatsächlich bewusst herbeigeführt, indem er nämlich erstens gerne wollte, dass beim Marschieren der Adler stets nach vorne blickt und zweitens, dass eben auch das Blicken auf den Olivenzweig symbolisiert, dass die USA sich auf einem Weg in den Frieden befinden, was allerdings wirklich ein schönes Zeichen ist, was er da gesetzt hat. Ja, also es war nichts dran, ist aber trotzdem irgendwie interessant und ein nettes Gerücht. Ja, das ist, passt ja auch zum Symbolismus, den die Amerikaner natürlich auch pflegen, wer sich da an die Amtseinführung eines Präsidenten erinnert. Genau. Was ja schon fast einer Krönung gleichkommt, wie das zelebriert wird. Der neigt natürlich auch dazu zu glauben, dass vielleicht auch sowas propagiert oder gemacht wird. Durchaus denkbar. In dem Fall haben wir euch da allerdings so ein bisschen veräppelt. Genau. Und das dürfen wir ja, das wisst ihr ja. Ja, Alexa, wir sind am Ende unserer Sendung und obwohl wir mehrfach von euch gehört haben, dass ihr uns auch gerne stundenlang zuhören wollt, wollen wir eigentlich so an dem grob halbstündigen Schema festhalten, weil wir alles andere ein bisschen zu lange finden und entlassen euch dann jetzt so in die Woche, die vor uns liegt, werden in der nächsten Woche auch wieder ein Novum machen, das sage ich mal so. Alles andere könnt ihr dann unter Umständen über unsere Facebook-Seite erahnen, um was es da gehen wird. Wir bedanken uns für weit über 1000 Besucher auf unserer Homepage inzwischen, das will ich vielleicht auch nochmal an der Stelle ganz kurz erwähnen. Wir sind nach wie vor begeistert, dass es da offensichtlich jeden Tag neue Leute gibt, die Huxley entdecken, und das ist mit Sicherheit auch dem Umstand geschuldet, dass ihr uns bewertet, dass ihr uns abonniert, dass ihr Kommentare irgendwo schreibt und vielleicht in eurem Freundes- und Bekanntenkreis über uns sprecht. Das finden wir super und sind da sehr, sehr dankbar für, und das macht uns einfach auch dann Spaß, von unserer Seite aus das zu sehen. freuen uns darauf, mit euch wieder im Forum zu diskutieren in dieser Woche. Wir haben da auch wieder neue Gäste wieder ein, im Forum, was ich gut finde, hat sich jemand wieder durchringen können, sich dazu registrieren. Das tut auch gar nicht weh und ist auch gar nicht schlimm und man kann Dinge im Forum machen, die man als Gast nicht machen kann. Du wirst sicherlich wissen, wer gemeint ist. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Wir hören uns am 10. Oktober wieder und sage natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, GWP.org, UrbanLegendsAbout.com, Snorps.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechlich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.